Hallo? Hallo? Tschüss! Ja, möchte er wohl nicht. Traut sich wohl nicht. Wollte nur meine erotische Stimme mal live hören. Durchs Telefon, ne? Ja. Weil durchs Telefon hört sich das ja alles anders an. Hallo? Hallo? Yo! Warum? Na? Na? Wer ist so frech und ruft dir einfach an? Der Tio. Der wer? Der Tio. Ach du Scheiße. Ich schwör's euch, ohne Scheiß, der Tio ist so einer, Clement, der lacht immer und das hört sich echt so an, als wenn er einfach nur so tut, als wenn er lachen würde, aber er lacht wirklich so. Aber das hört sich voll dumm an. Tio? Ja? Bist du blöd? Nee. Warum nicht? Ich bin verliebt. Mich wundert mich, dass die Bullen dich immer noch nicht gekriegt haben. Warum soll ich? Weil du bist doch auch so ein kleiner Hacker, oder nicht? Aber woher weißt du das? Ja, ich weiß halt alles, aber mich wundert mich, warum die Polizei dich noch nicht mitgenommen hat. Echt jetzt. Bekannt. Hä? Ich bin halt bekannt, ne? Ja, du bist ja bekannt, das ist ja das Problem. Ey, darf ich jemanden grüßen? Nee. Ich will nur mein Baby grüßen. Dein Baby? Ja. Dein Computer? Wieso grüßt du? Du hast ihn doch gleich neben dir. Wen denn? Ich wollte mein Baby sagen, dass sie haben und doll liebe. Ja. Wie heißt sie denn? Sag ich nicht. Ist sag doch. Nein, bleibt anonym. Hä, du kannst doch den Vornamen sagen. Ist doch egal. Nein, sag doch den Vornamen. Nein, nein, nein. Wie? Nein. Hä? Hallo? Hey, du bist so krank, Junge. Ja, ich bin krank, genau. Wie heißt denn dein Computer jetzt? Was? Wie heißt denn dein Computer jetzt? Mein Computer? Ach, der heißt Petra. Wie? Petra. Ich denk, was piept hier die ganze Zeit? Das ist mein Handy, Alter. Ich mach mein Handy mal aus, warte mal kurz. So, wie heißt deine Freundin? Petra. Petra? Ja. Heißt sie echt Petra? Ja. Wie kann das denn passieren? Also die Petras, die ich kenne, das sind wirklich mal Elfmeter-Gesichter. Aber das ist deine wohl nicht, oder? Nee. Wie viel Megahertz hat die denn? 1000. Achso. Ja, dann geht das ja, ne? Ja, ne, ja. Okay, alles klar, dann grüß mal Petra von mir. Ja, mach ich. Ne, von dem Holmes? Ja. Und denk dran, Format C ist bald mal nötig, okay? Ja, Raute Game Server. Ja. Wie? Raute Game Server Profis. Ja, genau. Raute Game Server Profis, das ist der Channel der Channels. Der steht so neben Raute Homes, ne? Ja. Bist du hier zu lachen, du Wichser? Okay. Guter. Guter, ne? Tschüss. Ciao. Ich lach jetzt echt. Echt jetzt, ich lach wirklich. Tschüss. Tschüss. Tschüss, du Pisser. Tschüss. Tschüss. Jo. Das war Tio. Der Tio. Der Tio. Der Tio. Der Tio.